Die äußeren gemeinsamen Güter in der Kirche sind die Sakramente, das heilige Messopfer. Sakramente, das heilige Messopfer, die eben als sichtbare Zeichen zu beiden Kategorien gehören. Sie können versehen im Katechismus, das da wieder auftaucht, Sakramente. Die öffentlichen Gebete, alles was die Kirche eben aus ihrer eigenen Vollmacht vorschreibt oder ordnet, Liturgie. Die religiösen Funktionen und alle anderen äußeren praktischen Übungen, welche die Gläubigen vereinigen.